willkommen zur nächsten TechView-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge wieder jede Menge interessanter Themen für euch vorbereitet. Unter anderem geht es um die Themen: Intel portiert Android für x86, Windows 8 erste Details aufgetaucht, Shotwell-Macher mit einem neuen Video- und Audio-Editor für Linux und KDE in der Version 4.5. RC1 ist erschienen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Gut, fangen wir direkt mit unserem Hauptthema an, quasi. Und zwar Intel portiert Android für x86. Das ist einer der heißesten Nachrichten, die ich gerade eben gelesen habe. Man hat ja schon viel gehört über viele Berichte über verschiedene Firmen, die unbedingt Android auch auf einem x86er PC sehen wollen. Und nun soll sogar Intel selber daran mitwirken und mitarbeiten, dass es wirklich eine x86-Portierung von Android gibt. So berichtet jedenfalls das APC-Magazin, das davon ausgeht, dass Intel tatsächlich gerade damit anfängt, quasi das ganze System zu portieren, und das soll optimiert werden für die Atom-Plattform bzw. für die Atom-Prozessoren. Und da kommen schon die ersten Gerüchte auf, wofür will man das eigentlich machen oder warum macht Intel das überhaupt? Und ich glaube, einer der Hauptgründe ist natürlich, dass sie sich klar gegenüber ARM positionieren wollen, die ja mittlerweile den Handymarkt nicht nur beherrschen, sondern auch immer mehr in den Handheld- und in den Tablet-Bereich hineingehen. Und natürlich auch die Netbooks, die werden immer noch heiß erwartet. Und da will man natürlich bei Intel was dagegen halten mit seinen Atom-Prozessoren und will dann natürlich auch ein Betriebssystem haben, was dann vernünftig und ordentlich läuft und womit dann auch viele verschiedene Applikationen kompatibel sind. Und da so viele ARM-Prozessoren auf dem Markt ist und theoretisch auf dem Markt sind und theoretisch dann auch ein Android drauf laufen kann, ist natürlich die Auswahl der vielen Geräte und die Verbreitung von Android dann doch sehr, sehr groß, und da will Intel mithalten können. Das Interessante dabei wird zu sehen sein, ob man es wirklich schafft, weil ja Hersteller meistens dieses Android haben wollen für Tablet-PCs, ob man es schafft, dann tatsächlich aus so einem Handy-Betriebssystem quasi ein Tablet-Betriebssystem zu machen. Ein großer ehemaliger Marktführer, zumindest in den USA, nämlich Apple, hat es ja geschafft mit seinem iPhone OS, beziehungsweise jetzt heißt es ja iOS, dass man ja von einem Handy dann auf ein größeres Tablet-Gerät quasi portiert hat, natürlich mit ein paar Veränderungen und Anpassungen, und das wird man sicherlich dann auch bei Android machen, und Intel arbeitet da doch schon relativ groß. Und noch interessanter würde ich eigentlich eher einschätzen, ist die Position von Google dazu. Also sind die eher bereit, das zu unterstützen, oder sind die da eher skeptisch? Ich würde eher das so sehen, dass sie da skeptisch da entgegen gucken, weil wenn wir jetzt Android auch noch auf normale PCs laufen und auf Atom-PCs gerade noch Prozessoren quasi lauffähig machen, ist dann nicht das Problem, dass man sich eine eigene Konkurrenz schafft zu dem noch nicht fertig releaseden, aber immer noch in der Entwicklung befindlichen Chromium OS, das ja bereits als Netbook-Betriebssystem der Zukunft von Google entwickelt wird. Und wenn Android weiter so wächst und wirklich auch den Tablet-PC-Markt erobern wird, und sicherlich, wenn es auf x86er läuft, kann es natürlich jeder auf seinem PC auch normal installieren, ist dann natürlich die Frage, schafft man sich da nicht eine eigene Konkurrenz, macht man sich damit nicht den Markt kaputt für Chromium OS? Und das wird interessant zu sein, das dann in Zukunft dann mal zu erleben, ob das und wie das dann umgesetzt wird. Vielleicht wird es eine Beschränkung geben auf nur Atom-fähige Rechner mit Atom-Prozessoren, aber das werden wir dann mal in Zukunft dann mal sehen. Eine ganz andere Sache, die das Ganze so ein bisschen kritisch sieht, wahrscheinlich auch von Intel selber kommt, ist die Sicherheitspolitik von Android, die dann so in den Vordergrund gerückt ist immer mehr. Und hier muss man wirklich schon mit Erschrecken feststellen, dass es viele, viele Apps gibt, die dann einfach ungefragt Daten irgendwohin versenden oder mit Servern einfach synchronisieren oder auch hier einfach Telefonanrufe tätigen können, ohne dass der User davon was weiß oder mitbekommt oder auch ganz normale SMS verschicken können, ohne dass der User was mitbekommt. Zudem gibt es ja da immer noch eine große, in den Medien immer auftauchende Gefahr, beziehungsweise jetzt gerade auch in letzter Zeit doch sehr häufig auftauchende Gefahr der Löschung. Da gab es zum Beispiel eine Löschungsaktion, wo man zwei Malware-Apps oder Demo-Programme für Malware und Spyware auf dem Android quasi im Market veröffentlicht hat und Apple, beziehungsweise Google natürlich, Google hat ganz einfach die Dateien nicht nur aus dem Market gelöscht, sondern auch von den Handys der User, die sich das mal runtergeladen haben, und das ist dann doch schon, hat schon eine größere Welle geschlagen, und da ist man tatsächlich jetzt drauf und dran zu überlegen, ist das nicht doch ein bisschen zu weit? Das ist das erste Mal, glaube ich, dass Google sowas gemacht hat. Von Apple wussten wir ja vorher schon, dass sie das können. Bei Google hat man immer gedacht, ja, die sind da ein bisschen freier, offener, aber jetzt haben sie es auch gemacht, und da muss man sich fragen, wie vertrauenswürdig ist da Google? Löschen die dann vielleicht auch irgendwelche Apps, die dann Google-feindlich sind, Yahoo-Apps oder auch ganz einfach Apps, die dann irgendwelche Google-Mitarbeiter fertig machen sollen. Da ist halt die Frage, inwieweit geht man da und wo setzt man die Grenze? Und das, die ist noch nicht gesetzt, und da müssen wir mal drauf achten und schauen, wie das Ganze funktioniert. Zum Abschluss muss man aber ganz natürlich auch noch sagen, in diesem Marketplace, diese ganzen Applikationen, die dann jetzt ungefragt SMS schicken oder telefonieren, das ist jetzt nicht so, dass es jetzt wirklich komplett für den User unsichtbar ist. Denn bevor der User sich so eine App installiert, hat man wirklich vorbildlich von Google, muss ich ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu dem iPod oder iPhone, wirklich vorbildlich explizit aufgelistet, was diese Applikation macht, in ganz einfachen Stichwörtern, mit ganz einfachen Bildchen und in roter Schrift groß, damit man sehen kann. Zum Beispiel steht da drin, dieses App darf auf die SD-Karte, auf ihre persönlichen Daten zugreifen, aufs Adressbuch zugreifen oder darf das Telefon benutzen oder darf den SMS-Dienst benutzen. Das steht da also explizit, bevor man so ein Programm installiert, und das steht auch wirklich ausführlich da. Aus diesem Grund würde ich sagen, also wenn man sich sowas installiert, dann weiß man das eigentlich, weil man sieht's. Man kann gar nicht dran vorbeigucken, außer man macht die Augen zu, wenn man so ein Programm installiert. Also man sieht es, wenn so ein Programm sowas macht. Das, was ein Problem darstellt, ist, dass immer mehr Applikationen, so habe ich so das Gefühl, immer mehr Funktionen nutzen wollen. Und obwohl sie das eigentlich nicht, also aus meiner Sicht jedenfalls nicht machen müssten, zum Beispiel verstehe ich nicht, warum muss mein OpenStreetMap Programm auf meine Kontaktdaten im Adressbuch zugreifen. Das verstehe ich nicht ganz. Wenn es jetzt ein Feature geben würde, wo ich einfach sagen kann, ja, such mir die Adresse von meinem Kontakt so und so, so raus, dann würde ich sagen, okay, aber das Feature habe ich bisher noch nicht gefunden, und deshalb frage ich mich, warum ist das implementiert oder warum gibt es diese Warnung, warum muss es auf mein Adressbuch zugreifen? Und da würde ich mir dann wirklich wünschen, dass momentan, so wie es steht, sind es 20% der Apps, die solche Funktionen haben, die dann also wirklich auch SMS verschicken können zum Beispiel oder zumindest eins von diesen Funktionen hat oder Telefon, die Telefonfunktion benutzen kann, ohne dass der User was davon mitkriegt. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass diese Anzahl runtergeht. Vielleicht macht Google auch noch was an dem Android SDK. Man arbeitet jetzt ja an Android 2.2, beziehungsweise ist ja eigentlich schon fertig. Vielleicht macht man irgendwas, um die Sicherheit so ein bisschen was zu erhöhen, was die Sache angeht. Zum Beispiel, da macht Apple es relativ gut, die Möglichkeit, sobald man versucht, zum Beispiel den Standort einer Person zu ermitteln, die gerade das Handy in der Hand hat, dann wird eine Sicherheitsabfrage gestartet. Diese Applikation will jetzt den Standort ermitteln, wo sie gerade sind. Wollen sie das wirklich zulassen? Dann klickst du auf Zulassen und die Sache ist gegessen. Also so macht Apple das. Das ist aber das Einzige, was Apple dann in dem Fall macht. Und Google macht halt eine Vorwarnung und später erlaubt es das einfach. Vielleicht wäre so eine doppelte Sicherheit doch ein Stückchen besser. Natürlich ein bisschen was nervig manchmal, wenn man so Applikationen hat, die dann, wo man das immer zulassen möchte, da wäre eine Option gut, so ein kleiner Haken, ja, ich will das immer zulassen. Und natürlich muss das auch irgendwie konfigurierbar sein in den Einstellungen. Da würde ich mir wünschen, dass Google oder die Mitarbeiter und Mitwirkenden an dem Android OS quasi daran oder darauf achten. Gerade wenn man jetzt auf den x86 PC-Markt dann überschwenkt, dort gibt es natürlich kompatiblere Viren oder Spamware und da wird natürlich dann auch mit höheren und größeren Geschossen gezielt und geschossen. Das also zu dem Android-Port von Intel oder mit Intels Unterstützung auf die x86er-Plattform. Eine weitere sehr interessante Geschichte, die mir aufgefallen ist, ist eine Geschichte, die eigentlich, erstmal habe ich gedacht, das ist ein Scherz. Windows 8, erste Details sind geleakt. Und ich so, Windows 7 ist da gerade erstmal raus vor kurzem. Jedenfalls hat man so das Gefühl, alles schon was ein paar Jährchen her, ich glaube ziemlich genau ein Jahr fast, dass Windows 7 quasi fertig wurde. Und jetzt hat man schon Windows 8 in den Startlöchern, beziehungsweise erste Ideen konkret geleakt. Und das Interessante ist, das ist eine vertrauliche Präsentation. Da steht auch ganz deutlich über den Bildern der Präsentation, das ist hier Eigentum von Microsoft und dass dieses Material steht unter der NDA, also einem Non-Disclosure Agreement. Das heißt, es darf normalerweise nicht der Öffentlichkeit gezeigt werden. Trotzdem gab es da anscheinend ein Problem und diese Präsentation ist im Netz geleakt, sogar auf einer Microsoft-eigenen Seite und gewährt dann halt erste Einblicke auf die Pläne, die Microsoft so hat mit Windows 8. Ob das wirklich konkrete Pläne sind, ob es nicht vielleicht nur ein Vorschlag einer Benutzergruppe oder eines Gruppenanteils innerhalb von Microsoft ist, die jetzt so das planen, wie Windows 8 aufgebaut sein soll. Das wissen wir noch nicht so ganz genau. Das wird sich dann wahrscheinlich in Zukunft irgendwann mal rausstellen, wenn ein Microsoft-Mitarbeiter auf dieses geleakte Dokument angesprochen wird. Das Interessante sind die neuen Features, die da so besprochen werden. Beziehungsweise so interessant sind die eigentlich im Grunde genommen gar nicht, finde ich jedenfalls. Ich kann sie mal kurz vorlesen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Zum einen sollen jetzt Nutzeraccounts mit der Cloud verbunden werden und synchronisiert werden. Also die Windows Live-Dienste, die man ja so auch schon Windows 7 versucht hat, Schritt für Schritt einzuführen, indem man Applikationen rausgestrichen hat und gesagt hat, wie zum Beispiel die Fotogalerie, das könnt ihr nur im Internet jetzt machen. Oder hier den Movie Maker, das könnt ihr nur im Internet machen. Also das ist ein erster Schritt und jetzt will man das mit den Accounts machen. Das heißt, dass diese Nutzer-Accounts auf dem lokalen Rechner verbunden werden mit den Cloud-Computing-Accounts auf den Microsoft Windows Live-Servern. Und da frage ich mich natürlich, ja, im Grunde genommen bin ich eigentlich dafür, ist eine gute Idee. Dann hat man zum Beispiel sowas wie Dropbox oder Voila, wo man ganz einfach Dateien auf dem Netzwerk-Share zum Beispiel hochladen kann. SkyDrive zum Beispiel von Microsoft ist dann auch eine nette Sache zum Synchronisieren von Dateien über mehrere PCs hinweg. Das ist alles sogar soweit ganz gut, nur würde ich mir dann auch wünschen, dass man das auch abschalten kann. Ich hoffe, dass Microsoft das auch mit einbauen wird, dass das kein Zwang wird. Wobei ich Microsoft auch zutraue durchaus, dass sie das zu einem Zwang umbauen, dass eine Zwangsverbindung irgendwie bestehen muss, eine Minimalverbindung mit dem Windows Live-Dienst. Aber ich hoffe dann doch auf die Vernunft, dass die das abschaltbar machen. Und ganz wünsche ich mir dann auch noch, dass man vielleicht spezielle Dienste nur benutzen möchte von diesem Windows Live. Also SkyDrive zum Beispiel, was ich ja mal angesprochen habe, was ja nützliche Sache ist. Aber man will jetzt den E-Mail-Client nicht benutzen oder das Messenger-Protokoll, das will man auch nicht benutzen. Man will nur das eine hier haben. Und da würde ich mir hoffen, ja, wenn sie das so einbauen, dann wäre ich sogar ganz froh, frei nach dem Vorbild von dem Apple-Austauschdienst, der fällt mir gerade nicht ein, der Name, aber bei Ubuntu gibt es halt den Austauschdienst, der nennt sich Ubuntu One, der ist ja auch mit der letzten Version quasi hinzugekommen und bietet ähnliche Funktionalität, was jetzt zum Beispiel nicht nur Datenbestände angeht, in einem virtuellen Netzwerklaufwerk, sondern auch alle möglichen Dokumente, alle möglichen E-Mail-Synchronisationen, Kontakte und so weiter. Das lässt sich dann damit auch austauschen und sogar ein Music Store, den gibt es auch. Dann auch eine nette Sache, wie ich finde, aber dann doch bei näherem Betrachten würde ich eher sagen, Spielerei. Und zwar ist das das Abschaffen oder das Ersetzen des Passwortes durch eine Gesichtserkennung. Das hat ja Microsoft bereits vor mit der Xbox 360. Ich glaube, man wird auf der Technologie dort aufsetzen und dann das Ganze auch für Windows 8 einbauen. Allerdings bin ich da so ein bisschen was skeptisch, so als Passwortersatz gilt, das wird das sich nicht durchsetzen, bin ich mir beinahe sicher, weil das einfach zu unsicher ist. Was passiert, wenn ich jetzt hier eine Augenklappe anziehe zum Beispiel oder ich habe eine Verletzung oder was, muss dann irgendwie mein Gesicht irgendwie verändern oder habe mich bemalt oder was auch immer, funktioniert dann die Gesichtserkennung immer noch. Also ich halte das ein bisschen was für unsicher. Und vor allen Dingen die erste Idee, die nicht nur mir eingefallen ist, sondern auch vielen anderen, die das erste Mal gelesen haben, ist, dann nehme ich einfach ein Foto von meiner super genialen 10 oder 12 Megapixel Kamera, die macht das so gestochen scharf, halte das in die Kamera und schon bin ich als jemand anders angemeldet. Also in Sachen Sicherheit kann man, glaube ich, damit nichts machen oder nichts erreichen. Das ist so, es ist natürlich, das ist noch eine Stufe unsicherer als der Fingerabdruck. Natürlich ist der Fingerabdruck auch nicht ganz sicher, wenn man mal überlegt, dass man einfach so mit einem Tesastreifen so den Fingerabdruck auch quasi nachmachen kann innerhalb von 10 Minuten. Da gab es ja auch mal ein nettes CCC-Video zu. Aber also ich halte das nur für Gimmick oder so Scherz oder so. Aber also als Single-User vielleicht wäre das geil, mal so zum Präsentieren. Aber also für eine Konsole, da würde ich das in Ordnung finden. Da hat man keine sensiblen Daten meistens drauf. Da will man einfach nur spielen. Da würde ich sagen, okay, da mit Xbox 360, geil, Lifestyle und Gimmick, das passt dazu. Aber für den PC und für so einen richtigen Arbeitscomputer, nee. Da bleibt man doch lieber bei seinem guten alten Passwort. Das ist, glaube ich, immer noch die sicherste Methode zum Anmelden. Dann natürlich eine Sache, die klar ist, eigentlich finde ich, bei jedem neuen Betriebssystem setzt eigentlich immer, gibt es immer das Stichwort Energieeffizienz. Das wird immer wichtiger und man versucht immer energieeffizienter zu werden, gerade weil dieser Netbook-Markt oder dieser mobile Markt explodiert quasi. Da muss man natürlich auch daran arbeiten, dass man immer energiesparender arbeitet, sodass die Geräte immer länger laufen. Das hat man nicht nur auf dem Handymarkt, sondern auch im Netbook-Markt und deshalb will Microsoft da energieeffizientes Sparen machen. Das Einzige, was so richtig interessant ist, weil der Rest ist eigentlich bekannt von anderen Betriebssystemen, hier macht Microsoft im Grunde genommen nur ein Update auf den aktuellen Stand wohlgemerkt. Und Microsoft hat ja eigentlich vor, ich glaube, 2012 erst Windows 8 zu releasen, allerfrühestens. Da würde ich mir also noch wünschen, nur denkt euch nochmal was aus. Das einzige Neue, was ich so gehört habe, ist PCI-Geräte komplett abschalten zu können und dann auch anschalten zu können. Wobei ich jetzt überlege, PCI-Geräte, die stecken doch eigentlich nur in normalen Desktop-PCs. Und da habe ich nochmal weitergelesen und kam dann dazu, dass man insgesamt eine Anpassung, eine stärkere Anpassung an der Hardware irgendwie erlauben möchte und vor allen Dingen auf die drei Hardware-Plattformen, einmal Tablet-PCs, dann Netbooks und All-in-One-PCs zu setzen. Und das Interessante bei diesen Folien, kommt ein normaler PC, sagen wir mal so, also nur PC, nicht vor, sondern nur All-in-One, Tablets und Netbooks. Und da bin ich echt mal gespannt, wie Microsoft sich da positionieren will. Vielleicht gibt es auch demnächst Hardware exklusiv bei Microsoft zu kaufen, nicht von Microsoft vielleicht selber, von anderen Herstellern, die dann auch so All-in-One-PCs verkaufen, wie es zum Beispiel Apple macht. Und da ich jetzt auf Apple so angesprochen habe, so ein bisschen, muss man wirklich sagen, ich habe es nicht erfunden oder mir irgendwie ausgedacht, dieser Apple-Vergleich stammt von Microsoft selber, denn Microsoft hat auf vielen dieser Folien einen Vergleich zu Apple gezogen. Und das ist dann doch schon erstaunlich, beziehungsweise das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich so ein internes Dokument sehe, wo dann sich bezogen wird, in positiver Weise bezogen wird auf andere Produkte von Konkurrenzfirmen quasi. Und das ist eines der Sachen. Dann gibt es natürlich noch weitere Verbesserungen, die Microsoft vorhat in Windows 8. Schnelleres Starten und schnelleres Einsatzbereitsein des Betriebssystems. Dort will man vor allen Dingen aus einer Kombination von Standby und Hibernate, also Ruhezustand, setzen, Standby to RAM und Standby to Disk, und will einen sogenannten Lock-Off- und Hibernate-Modus standardmäßig einsetzen. Ich habe mir gedacht, das war doch schon in Vista, wenn man da auf den Ausschaltknopf quasi gedrückt hat, fuhr er nicht runter, sondern ist dann in den Ruhezustand gegangen. Und man musste immer ins Menü rein, um da dann den Computer wirklich abschalten zu können. Ich weiß nicht, ob sich das in Service Pack 1 oder so geändert hat, aber in Vista in der Urform war das so. In Windows 7 ist das, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Da hat man es komfortabler gelöst. Aber jetzt spricht man das Feature für Windows 8 nochmal an in den Folien und stellt das so als neues Feature vor. Ich kann mir da relativ wenig drunter vorstellen. Das, was man auf den Screenshots sehen kann, ist ein normaler Windows Runterfahr- und ein Hochfahrbildchen quasi. Und das soll genauso aussehen, wie als ob man Windows runterfahren würde. Also das heißt, mit anderen Worten, wollen sie den Leuten einfach nur weismachen, ja, du fährst jetzt deinen Computer runter, in Wirklichkeit geht er in den Ruhezustand. Ich weiß nicht, also vielleicht soll der Ruhezustand auch schneller werden. Vielleicht wollen sie es so machen, dass man nicht mehr wirklich sieht, dass auf die Festplatte wirklich viel geschrieben wird, sondern man einfach nur den normalen Runterfahrbildschirm sieht, also erstmal den Abmeldungsbildschirm quasi. Und dann soll der Computer normal runtergefahren werden. In Wirklichkeit wird im Hintergrund auf die Festplatte geschrieben. Vielleicht will man das machen, komprimiert dann ein bisschen was mehr die Images für den Ruhezustand und macht das ein bisschen effizienter und schneller. Naja, mal schauen. Also so ganz habe ich das noch nicht so begriffen. Eine Sache, die wir jetzt noch nicht so richtig besprochen haben, ist die Software. Und zwar hat man sich da, und da deshalb kommt wieder Apple ins Spiel, an den Apple App Store orientiert und will so eine Art App Store auch für Windows integrieren. Und ich habe mich ein bisschen was gewundert, dass man sich an Apple orientiert. Da habe ich gedacht, App Store, okay, Begrifflichkeit. Aber das geht noch viel weiter. Und ich hätte da eher so die Linux-Sparte drin gesehen, also die Paketverwaltung, wenn man den Begriff verwenden möchte, eher, weil das macht ja für den PC-Markt mehr Sinn, weil die Abhängigkeiten der verschiedenen Programme größer sind, Bibliotheken, die gegenseitig sich, die auch gegenseitig genutzt werden können von Programmen, sodass nicht jedes Programm seine eigene Bibliothek mitbringen muss, damit man schön Speicherplatz spart, aber auch Inkompatibilitäten ausbaut. Aber da will man sich doch an den App Store halten und der App Store macht das ja nicht so, sondern bringt ja auch seine eigenen, teilweise seine eigenen, bei Apple zumindest seine eigenen Bibliotheken mit. Wobei man natürlich auch sagen, das ist ja von Apple dann sehr stark eingeschränkt. Ich glaube, Microsoft wird das so nicht machen wollen und auch nicht machen können. Da wird es dann, sonst wird es ein riesen Flop, weil dann wird keiner diesen App Store benutzen, wenn man zum Beispiel nur .NET oder Mono-Applikationen, also C-Sharp, in C-Sharp geschriebene Programme dort installieren kann per App Store, dann wäre es natürlich ein Fehler. Dann die stärkere Anpassung an die Hardware habe ich ja bereits erwähnt. Da soll es den Herstellern ermöglicht werden, ich glaube dann auch den OEMs ermöglicht werden, noch bessere, noch mehr Anpassungen an die Hardware vorzunehmen. Das heißt mit anderen Worten, man will also hier eine spezielle Windows 7 vielleicht Oberfläche für Tablets entwickeln. Das gab es ja mit Windows 8 Oberfläche für Tablets, das gab es ja mit Windows 7 noch nicht so eine spezielle Oberfläche. Da gab es zwar einige Oberflächen, die man dann später entwickelt hat, die dann andere Hersteller OEMs entwickelt haben, die sich da was einfallen gelassen haben. Aber insgesamt, das finde ich ein notwendiger Schritt. Gerade die Netbook-Anpassung muss durchgeführt werden. Da gibt es immer noch Programme, die über den Bildschirm hinausragen, weil sie nicht optimiert sind für kleinere Bildschirme. Und da muss sich Microsoft was ausdenken, damit man die Programme dann auch vernünftig benutzen kann. Unter Linux gibt es ja, da hat Linux Glück gehabt, würde ich mal sagen, weil ich glaube, damals, als man das eingeführt hat, hat man auch nicht dran gedacht, dass es irgendwann mal so kleine Netbooks gibt. Hat man die Option, ganz einfach das Fenster nach links, nach rechts, nach oben, nach unten heraus zu schieben mit der Alt-Taste und man muss nicht den Titelleiste berühren, um das Fenster quasi zu verschieben. Das geht bei, glaube ich, allen Linux-Desktops, allen Fenstermanagern ist das implementiert. In Windows habe ich das bisher noch nicht gemerkt. Das Einzige, was man da machen kann, ist mit der Tastatur das Fenster ein bisschen zu verschieben, aber ob das dann mit der Titelleiste unter und über dem Rand geht, das ist noch nicht so ganz so das Ding. Da muss man mal schauen, aber 2012 ist noch lang hin, da wird sich sicherlich noch einiges auch tun in den Auflösungen für die Netbooks und da wird vielleicht Microsoft davon auch profitieren können. Dann noch eine weitere Funktion, die ich gefunden habe, die recht nett ist, aber im Grunde genommen im Vergleich zu anderen Systemen auch wieder so eine Aufholjagd von Microsoft, so sehe ich das jedenfalls, und zwar ist das Windows Reset, so nennt sich das zumindest in den Folien, so hieß es dort. Damit soll es ermöglicht werden, dass man das Betriebssystem komplett neu installieren kann. Das Betriebssystem und dieses Tool Windows Reset speichert sich allerdings die eigenen Dateien, die man benutzt hat, ab und spielt die dann nachher wieder ein und speichert auch eine Liste von Programmen, die man über den App Store wahrscheinlich installiert hat, weil die sollen über den App Store dann wieder nachinstalliert werden. Ich glaube so, dass das nur über den App Store funktioniert, weil es heißt zwar dann, dass die Anwendungen später, dass man die Anwendungen quasi speichert und dass sie dann später über den App Store nachinstalliert werden, aber ich glaube, wenn man eine Applikation manuell installiert hat, dann wird es schwierig, wenn sie nicht im App Store drin ist, dann kann sie natürlich nicht nachinstalliert werden. So sehe ich das Ganze. Und wenn Spiele zum Beispiel nicht im App Store drin sind, was erstmal wahrscheinlich ist, würde ich mal sagen, oder spezielle Programme, dann können sie auch nicht nachinstalliert werden. Also so richtig eine gute Idee, wenn man mal so, also Apple hat das ja auch schon mit Time Machine quasi, ein richtig gutes Backup-Programm. Microsoft versucht das jetzt so auch noch zu vereinfachen, weil ihr Backup-Programm ist zwar auch gut, muss man wirklich sagen, aber nicht so das Wahre, das Gelbe vom Ei ist es auch nicht. Das bei macOS 10 ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Als Backup-Programm sehr gut, aber so für Neuinstallieren oder schnell mal System neu einspielen ist es nicht. Da ist das Linux-Konzept mit einer separaten Home-Partition und natürlich dann auch mit der separaten Home-Partition erst einmal ein besseres Konzept. Einfach die Systempartition überschreiben, die Dateien auf Home bleiben einfach liegen und die Konfiguration wird dann gespeichert und die eigenen Dateien auch. Und für das Nachinstallieren von Programmen, da gibt es ja bei den normalen Otto-Normalverbraucher Linux-Distros, so würde ich sie mal nennen, gibt es auch Paketmanagement-Tools, die dann auch die Paketliste der aktuell installierten Pakete speichern können und dann einfach nachher mit einem einfachen Klick auch einspielen können nach einer Neuinstallation. Also das ist im Grunde genommen nichts Neues. Das einzig Schöne ist, dass Microsoft versucht, das zu automatisieren. Das heißt, dass man quasi das mit einem Klick machen kann. Hier würde ich mir wünschen, ja, in Linux könnte man das im Grunde genommen auch machen. Man wartet wahrscheinlich hier auf die neuen Dateisysteme oder auf das neue Dateisystem ButterFS, was ja eine Snapshot-Funktion bietet. Dann wäre das Ganze natürlich noch viel einfacher. Und Fedora 13 ist ja schon auf dem besten Weg dorthin, das mal vernünftig zu demonstrieren mit dem ersten ButterFS-Support und auch mit den Snapshot-Funktionen. Also insgesamt muss man sagen, diese Präsentation sehr interessant, finde ich. Gerade deswegen, weil dort auch diese sehr positiv Apple erwähnt wird und das, was Apple richtig gemacht hat. Also ein Konkurrenzprodukt wird positiv von Microsoft hervorgerufen in einer Microsoft-Dokumentation zu einer neuen Windows-Version. Das hätte keiner vor 10 Jahren gedacht, dass das jemals passiert. Und dann, also insgesamt wenig Neues, muss man ganz ehrlich sagen, also, oder sagen wir besser, wenig Interessantes. Neues ist es ja für Microsoft dann doch schon irgendwie, anderes kennt man von anderen Systemen, einfach Microsoft versucht hier aufzuholen, die hier Nutzeraccounts mit der Cloud synchronisieren. Es hat Apple bereits, es hat die freie Welt, wollte ich schon sagen, also die Linux-Welt hat es auch mit Ubuntu. Das ist zwar gerade aktuell, sagen wir mal so, aber richtig neu ist es nicht wirklich. Und die Energieeffizienz ist im Grunde genommen klar, dass die erhöht werden muss. Das mit diesem Lockoff und Hibernate ist mir nicht ganz klar geworden, was man da jetzt verändern möchte im Gegensatz zu dem, was man hat. Vielleicht ist es wirklich nur eine Sache der Komprimierung, damit es schneller läuft und damit die Leute dann denken, ja, er schaltet es jetzt ab. Naja, was wirklich Revolutionäres ist da nicht zu sehen. Revolutionäres erste Ansätze davon ist der App Store. Auch im Grunde genommen nichts Großartiges Neues, wenn man sich überlegt, das gibt es auf dem Handymarkt jetzt schon auch schon was länger mit Android und Apple. Das gibt es als Paketverwaltung unter Linux schon seit mehreren Jahrzehnten, würde ich aber fast behaupten. Und ja, schön, dass Microsoft das dann jetzt auch versucht. Das könnte natürlich dann auch ein bisschen was die Sicherheit erhöhen, wenn man überlegt, dass Applikationen dann aus dem App Store natürlich auch rausfliegen, falls sie nicht die Sicherheitsbestimmungen einhalten oder falls sich Spamware oder sowas drin befindet. Und eine sichere Quelle zu finden für Windows-Programme quasi. Da hat man ja bisher immer auf Internetseiten gesetzt, downloads.com oder hier Chip oder PC-Welt oder was auch immer, wo man sich Sachen downloaden konnte. Und da muss man natürlich hoffen, dass die das vernünftig gewartet haben und dass dort dann sich kein Trojaner oder so in dem Programm eingeschlichen hat, dass das nicht so verteilt wird. Mit so einer Paketverwaltung hat man natürlich noch mehr Funktionen. Ich erinnere an die MD5-Summenüberprüfung, um zu überprüfen, kommt das Paket jetzt wirklich von dem und dem Hersteller, von dem und dem Anbieter, von dem und dem Packer. Und ich glaube damit, wenn man das so macht, also mehr so nicht so Apple App Store-like, sondern mehr so Linux-Paketverwaltungsmäßig-like, dann würde ich sagen, hat Microsoft wirklich dann aufgeholt, was die Paketverwaltung, was das Installieren von Software auf dem Betriebssystem angeht. Insgesamt halte ich natürlich dieses komisch geleakte Dokument mit der Präsentation so ein bisschen für, naja, vielleicht haben sie es freiwillig rausgegeben, damit sie ein bisschen was mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also so ein bisschen seltsam finde ich das schon, gerade weil es auf einer Microsoft-eigenen Seite quasi aufgetaucht ist. Ich glaube nicht, dass sich da so ein Mitarbeiter so vertan hat, dass er das öffentlich da gepostet hat. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich nicht so sehe. Gut, das war das Windows 8-Thema. Gehen wir weiter mit Shotwell. Shotwell für diejenigen, die Linux benutzen, vielleicht ein Begriff, für diejenigen, die die neueste Fedora-Version benutzen, sicherlich ein Begriff. Und zwar ist das der ja, etwas umstrittene neue Foto-Editor bzw. auch die Fotoverwaltung unter Fedora. Vorher hat man ja auch F-Spot benutzt. F-Spot ist ein Mono-basierendes Programm. Man will Speicherplatz sparen. Man hat es nicht so mit Mono und C-Sharp. Man mag Microsoft nicht und man mag die Sachen, die Microsoft macht, auch nicht so richtig. Deshalb muss was Neues her, deshalb hat man Shotwell entwickelt. Und die Gruppe, die nennt sich Jorba-Gruppe, die steckt quasi hinter Shotwell. Die hat jetzt angefangen oder angekündigt, noch einen Audio- und Video-Editor für Linux zu erstellen. Scheinbar haben die Jungs und Mädels, die daran entwickeln, keinen Spaß mit den bisherigen Audio- und Video-Editoren, die es für Linux gibt. Und das Ganze ist sehr interessant, würde ich sagen. Es werden immer noch Leute und Entwickler und Mitarbeiter gesucht. Eine erste Testversion, eine erste laufbare Testversion für beide, also für Audio- und Video-Editor gibt es bereits, ist verfügbar, kann noch weniges, aber das, was es kann, ist auch schon relativ stabil. Und ich bin wirklich erstaunt, dass man es, weil vor einigen Monaten hat man ja immer noch gesagt, oder vor, wenn ich jetzt an Ubuntu-Releases denke, hat man bei der letzten Ubuntu, vorletzten Ubuntu-Version quasi gesagt, naja, das ist ja alles schön und gut, aber das, was fehlt, sind Multimedia-Programme, Videobearbeitung oder sowas. Das ist das, was fehlt. Und jetzt hat man das quasi, die Kritik quasi angenommen und kaum ein halbes Jahr später sprudeln quasi die verschiedenen Multimedia-Angebote für Linux. Da gibt es Videoeditoren en masse. Ich erinnere da zum Beispiel an KDE NLive, ich erinnere an OpenShot, PTV ist ja bei Ubuntu mittlerweile mit eingeflossen. Und auch Audioeditoren haben sich da stark verbessert und es gibt immer mehr Leute, die sich dafür interessieren. Aber gerade die Videoeditoren, da ist mir das aufgefallen. Und die sind keineswegs schlecht, sondern wirklich auch sehr gute und professionelle Videoeditoren, die teilweise besser sind als so zum Beispiel ein Windows Movie Maker oder iMovie, was ja Apple bei ihrem macOS mitliefert. Also zum Beispiel KDE NLive bietet sehr hochprofessionelle Funktionen, läuft sogar mittlerweile stabil. Am Anfang war es natürlich ein bisschen instabil, deshalb hat es so einen schlechten Ruf bekommen, so ein bisschen was. Da hat es vielleicht OpenShot ein bisschen besser gemacht, bietet im Grunde genommen dieselben Funktionen, nur mit einer GTK-Oberfläche. Ist aber verdammt stabil, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich halte OpenShot und KDE NLive momentan auf einer Linie für die besten Videoeditoren für den Heimmarkt und ich würde mir wünschen für Windows oder auch für den Mac, dass es solche guten Programme als freie Software für diese Betriebssysteme gibt, wo man ganz viele Sachen mit herumexperimentieren kann, gerade so als Videoamateur vielleicht oder Podcaster, die viel rumexperimentieren wollen. Da macht das verdammt viel Spaß. Und das Shotwell-Team oder die Jorba-Gruppe ist wirklich auf diesen Zug aufgesprungen, wollen neue Tools entwickeln. Und die ersten Tools sehen recht vielversprechend aus. Von der Optik natürlich lässt sich immer noch was verbessern. Vom Funktionsumfang auch. Aber die Stabilität ist sehr ordentlich und ich bin da recht zuversichtlich, dass das Ganze dann in Zukunft auch gut verlaufen wird. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das Fedora-Team, was ja jetzt Shotwell so ein bisschen gepusht hat, dann sicherlich auch den Video- und Audio-Editor in der nächsten oder übernächsten Version mit pushen wird, dass der dann auch weiterentwickelt wird, dass Bugs reported werden und das ein gutes Projekt wird insgesamt. Also, falls ihr Interesse habt, meldet euch bei den Shotwell-Entwicklern, bei der Jawber-Gruppe und meldet euch entweder fürs Audio- oder Videoteam oder für beides. Helft denen beim Bug-Fixen oder schickt dem einfach Bug-Reports, das hilft ja auch manchmal, um schnell zu Lösungen zu kommen. Gut, das allerletzte Thema für heute ist KDE, und zwar KDE Software Compilation 4.5 RC1, also der erste Release-Kandidat nach der Beta 2 von der neuen KDE-Version ist draußen. Was gibt es insgesamt Neues? Womit kann man rechnen bei KDE 4.5? Ich will so eine erste Vorausschau zu KDE 4.5 geben. Das eine ist das Fenster Kacheln bzw. die Tiling-Option. Das kennt man vielleicht von anderen Fenstermanagern unter Linux, Awesome oder WMII. Die haben solche Optionen, dass man quasi nicht mehr manuell die Fenster anordnet, sondern die werden einfach automatisch auf den Desktop geklatscht und an die richtige Position oder so, wie man es will, an die Position gestellt. Hat den Vorteil, dass man ganz einfach einen Überblick über seine laufenden Programme erhält und ja, man muss halt mit der Maus wenig arbeiten. Das ist so mehr für die Leute, die viel mit der Tastatur arbeiten wollen. Die brauchen die Maus fast gar nicht anzufassen. Und KDE 4.5 will das auch mit einbauen. Ich halte das eine gute Idee. Man muss ja nicht immer mit der Maus arbeiten. Man muss nicht immer die Fenster manuell positionieren, sondern so eine Tiling-Funktion ist sicherlich was Geniales. Da muss man nicht extra den Fenstermanager KWin wechseln, wenn man das unter KDE genießen möchte. Dann auch eine super Sache, die ich persönlich sehr gut finde. Die Aktivitäten wurden weiter ausgebaut und erlauben es jetzt zum Beispiel auf mehreren unterschiedlichen Desktops unterschiedliche Fenster zu platzieren. Das ist so ein erster Schritt, wo ich sagen würde, ja, jetzt machen Aktivitäten Sinn. Nicht nur, dass ich andere Widgets auf den Desktop packen kann oder ein anderes Wallpaper, sondern ich kann jetzt auch sagen, auf dieser Arbeitsaktivität soll jetzt mein Programm oder mein Ordner mit meinen Dokumenten geöffnet sein und drauf liegen. Auf meiner Zuhause-Aktivität quasi oder meiner Home-Aktivität oder meiner Freizeitaktivität will ich jetzt, dass mir mein Ordner mit meinen Spielen angezeigt wird oder Bildern oder was auch immer. Und das finde ich doch eine wirklich gute Aktivität, eine gute Sache, diese Aktivitäten. Das wollte ich eigentlich sagen. Also dieser Ausbau, das ist ein erster großer, guter Schritt dorthin. Ich habe auch munkeln gehört, ja, man soll jetzt auch die Möglichkeit haben, vielleicht wird es in 4.5 nicht ganz integriert werden, dass man das Panel auch auf verschiedenen unterschiedlichen Aktivitäten anders positionieren kann. Auch ein Feature, was ich doch dringend manchmal gebrauchen könnte. Dann gibt es natürlich auch ganz groß die Netbook-Oberfläche von KDE, wurde überarbeitet, nochmal optimiert, verbessert, beschleunigt und soll jetzt auch auf Netbooks wirklich auf voller Performance laufen und sehr komfortabel und gut zu bedienen sein. Ich muss wirklich sagen, diese Netbook-Edition ist wirklich sehr, sehr gut. Jeder, der sich das noch nicht angeschaut hat, sollte das mal machen. Das läuft sehr schnell, flüssig und ist wirklich sehr intelligent aufgebaut. Und manchmal benutze ich sogar hier auf meinem ganz normalen Desktop, weil es einfach riesen Spaß macht. Dann gibt es noch eine interessante Sache. Die SysTray wurde überarbeitet. Das ist quasi das erste Ergebnis des neuen DBus-Framework, wurde da quasi mit eingebaut. Und basiert jetzt komplett auf diesem DBus-Framework, was ja als Standard von der Free Desktop Alliance quasi oder von freedesktop.org quasi eingeführt worden ist. So soll jetzt GNOME, XFCE, LXDE und KDE sich über diesen DBus, über das DBus-Framework unterhalten bzw. ihre SysTray darstellen können. Gleichzeitig hat man auch optische Veränderungen durchgeführt. So gibt es jetzt einheitliche und monochrome Icons auf dieser SysTray. Das heißt, ihr habt nicht mehr diese ganzen bunten Icons, die dann ein bisschen vielleicht ablenken können, sondern habt dann einheitliche weiße oder dunkle Icons, je nachdem wie ihr das wollt. Dann noch ein kurzes Update zu WebKit. KPart wurde so weit geupdatet, dass man es jetzt komplett wirklich mit dem Surf-Komfort von Conqueror benutzen kann. Vorher war es ja auch möglich, bereits in, sagen wir mal, Entwicklerversion dieses KPart zu benutzen, war aber noch nicht so richtig integriert. Passwort speichern, Formularspeicher zum Beispiel, hatte noch nicht funktioniert, Adblock auch noch nicht. Das soll jetzt alles funktionieren, so kann man quasi in Conqueror jetzt komplett WebKit einsetzen und es sollte auch relativ stabil sein, falls nicht, Bugs reporten, die RC1 ist ja draußen. Standardmäßig ist allerdings WebKit nicht aktiviert und integriert, glaube ich, auch nicht. Da muss man schauen, was die ganzen Distributionen machen, ob sie standardmäßig integrieren werden oder nicht, denn es ist ein Teil der extra Gear-Pakete von KDE. Insgesamt hat sich natürlich KDE 4.5 RC1 gut entwickelt, es ist stabiler geworden, es ist schneller geworden. Ich freue mich schon wirklich auf die neuen Features, hoffe, dass das Ganze dann auch vernünftig läuft. Ich habe ja momentan noch einen KDE 4.4er Desktop laufen und bin da wirklich schon mal gespannt auf die Version 4.5. Für alle diejenigen, die es jetzt schon ausprobieren wollen, es gibt schon Pakete für OpenSUSE und Kubuntu. Auch Fedora hat bereits erste Pakete und ihr könnt euch dann schon mal den RC1 von KDE 4.5 anschauen. Falls ihr einen Fehler findet, nicht ärgern, sondern schreibt einen Bug-Report. Ich hoffe dann, dass der Fehler auch berichtigt wird. So, das waren im Grunde genommen alles die Themen, die ich für heute besprechen wollte in dieser TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Folge.